Ah yeah, ah yeah, yeah. 2016, Max Damage, Max Damage. Nordic Walker, Nordic Walker. Pass auf, ha. Alles was ich wollte von klein auf war aufrecht stehen, so wie ein Eichenfall. Nicht rumrutschen wie auf ner Eislaufbahn, nur gerade nach vorne, die Arme empor und die Sterne vor Augen, so weit aber nah genug für mich. Ich griff nach ihnen, packte zu und sie trugen mich hinaus in die Fluten. Ich lernte zu tauchen im Blut und trug Narben davon, während andere sich Farben aufmalten. Blieb ich weiß, machte mich gerade und zahlte dafür den nicht gerade niedrigen Preis. Aber ich lächle und guck in den Spiegel, andere schlagen vor Frust in den Spiegel, versuchen sich runterzuziehen auf die unterste Schiene. Am Bucken wie Vieh und am Rutschen auf Knien, ich steh aufrecht. Wehr mich und nutze mein Faustrecht. Es ist Schicksal, dass ich in dieser so bleichen und weißen und überhaupt nicht pigmentierten Haut steck. Wir werden täglich dafür drangsaliert und sie schauen weg. Tun so, als wär's nur gespielt wie ein Schaueck. Wir helfen uns selber und sie wachen erst auf, wenn es dann doch mal vor ihrem Haus brennt. Denn wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Es wär besser für euch, wenn ihr hinseht. Rebelliert mit Gewalt, wie wir's tun. Wer denn außer uns kann noch mit Würde sein Kinn heben? Und wenn die Cops wieder kommen und uns mitnehmen, erzählen die Rechter Geschichten wie Lindgren, damit wir noch zigmal vor Gericht stehen. Doch wir grinsen zufrieden mit uns, denn wir wissen, wir haben die Knie nicht zum Kriechen, unsere Augen nicht zum Schließen. Für alles, was du forderst, sei bereit, alles zu geben. Aufrecht stehen, aufrecht gehen, aufrecht leben. Wir haben die Knie nicht zum Kriechen, unsere Augen nicht zum Schließen. Für alles, was du forderst, sei bereit, alles zu geben. Aufrecht stehen, aufrecht gehen, aufrecht leben. Denn es ist Gott weiß oft nicht leicht, stark zu bleiben, und es dauert, bis man merkt, dass der Wille dazu alleine dann doch nicht reicht. Du willst aufgeben, aber lässt es doch nicht sein. Und manchmal denkst du, es kann doch nicht sein. Und dann hörst du diese Stimme in dir, die sich in deinem Kopf rumtreibt. Hoffnung, Hoffnung, du lässt mich verlässlich im Stich, wie so oft schon. Doch ich schließe die Augen und seh die, die vor mir waren. Meinen Opa, wie er im Kornfeld saß, mit Maschinenpistole und vor ihm die Wolga lag. Und dann frag ich mich selbst, was ist los hier? Wir Männer meckern auf ganz hohem Niveau hier. Sie kämpfen bei Minustemperaturen. Wir tun so, als ob hier was zufriert. Zu viel Luxus und Humbug macht dich schwul, so wie Dirk Bach, schwul, so wie Kerkeling. Tunden sind ihre Stars und sie wundern sich wirklich, warum wir am Sterben sind. Rettet die Republik, was sie nicht fertig bringt. Sagt mir, wozu auch kein Staat mehr, nur ein Kadaver, der nach Verderben stinkt. Pisse vom Pferd und ihr wischt mit nem Tuch auf. Und ich ruf laut, Deutschland, steh auf! Lass dich nicht gehen, wert wieder, wer wert wieder, wie du einmal warst. 100 Kilo auf der Waage und ne Figo wie gemalt, keiner stärker als er, keiner Berserker, keiner, der mehr kann, mehr erfand. Sie prügeln dich, aber wir schlagen sie tausendfach, schlagen sie auf und abschlagen, solange es dein Herz kann, verdammt. Wir haben die Knie nicht zum Kriechen, unsere Augen nicht zum Schließen. Für alles, was du forderst, sei bereit, alles zu geben. Aufrecht stehen, aufrecht gehen, aufrecht leben. Wir haben die Knie nicht zum Kriechen, unsere Augen nicht zum Schließen. Für alles, was du forderst, sei bereit, alles zu geben. Aufrecht stehen, aufrecht gehen, aufrecht leben. Wir haben die Knie nicht zum Kriechen, unsere Augen nicht zum Schließen. Für alles, was du forderst, sei bereit, alles zu geben. Aufrecht stehen, aufrecht gehen, aufrecht leben.